Seit kurzem bist du jetzt bei mir am Start. Doch langsam nervt die eine oder andere Eigenart. Ich wünschte mir, du wärst nur eine Skizze, ein volles Blatt Papier, was ich benutze. Denn ich hab nen Radiergummi. Ich kille, korrigiere, streiche, lösche, wie ich will. Ich liebe meinen Radiergummi. Ich rubbel, reibe mir die Jungs so, wie ich sie will. Ich kille, korrigiere, streiche, lösche, wie ich will. Ich liebe meinen Radiergummi.